selber was geht. Check diesen Bass, Mörser Klinge springt, Blut in mein Face. In der Nacht bin ich erwacht und bin Joker, deine Stadt ein Krank. Zerfetze dich in Einzelteile, überall zündet an deine Körperteile. Ich bin Brand, verlierst die Schlacht bei Vollmond um. Mit der Nacht hau dein Augen, meine Faust, solltest es glauben. Verlierst dein Leben auf meine Straßen von K.O.L. Du bist jetzt tot, Mann, wir zwei stechen so lange ein, bis du stirbst, du hast nichts mehr. Wir lassen dich hier verrecken, Mann. Du bist jetzt tot, Mann, wir zwei stechen so lange ein, bis du stirbst, du hast nichts mehr. Wir lassen dich hier verrecken, Mann. Wir zwei drehen dir den Hals um, Patte um, Bray, Junge, bringen dich um, so hart bis dein Bauch auf Platz, denn du Sack hast jetzt verkackt. AOL muss jetzt fliehen, wir zwei sind das beste Team. Du Hurensohn, Blut ist aus, denn wir beide schlitzen dich auf. Ja Mann, hab ruhig Angst, Junge, wir jagen dich, bis du nicht mehr kannst. Wir hacken auf dich ein, du Blut ist aus, bis zum Wein. Ja du Schwein, wirst jetzt leiden, Patte und Ray werden jetzt euch zeigen. Wir haben es so drauf, Junge, du Hurensohn, pass auf. Du bist jetzt tot, Mann, wir zwei stechen so lange ein, bis du stirbst, du hast nichts mehr. Wir lassen dich hier verrecken, Mann. Du bist jetzt tot, Mann, wir zwei stechen so lange ein, bis du stirbst, du hast nichts mehr. Wir lassen dich hier verrecken, Mann. Yeah. Das war unser Feature 2010, Junge.